Jahre später hatte ein Pharao einen Traum. Er stand am Nil. Aus dem Nil stiegen 7 gut aussehende, wohlgenährte Kühe und weideten im Riedgras. Nach ihnen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil. Sie sahen hässlich aus und waren mager. Sie stellten sich neben die schon am Nilufer stehenden Kühe. Und die hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 gut aussehenden Kühe vollständig auf. Dann erwachte der Pharao, aber er schlief wieder ein und träumte ein zweites Mal. An einem einzigen Halm wuchsen 7 Ähren, prall und schön. Nach ihm wuchsen 7 kümmerliche, vom Ostwind angedorrte Ähren. Die kümmerlichen Ähren verschlangen die 7 prallen, vollen Ähren. Der Pharao wachte auf. Es war ein Traum. Am Morgen fühlte er sich beunruhigt. Er schickte hin und ließ alle Wahrsager und Weisen Ägyptens rufen. Der Pharao erzählte ihnen seine Träume, doch keiner war da, der sie hätte deuten können. Da sagte der Oberpriester zum Pharao: Heute muss ich an meine Verfehlungen erinnern. Als der Pharao oder sein Diener aufgebracht war, gab er mich ins Haus des Obersten der Leibwache in Haft. Mich und den Oberbäcker. Da hatten wir, ich und er, in derselben Nacht einen Traum, der für jeden eine besondere Bedeutung hat. Dort war ich mit uns zusammen ein junger Hebräer, ein Sklave der Obersten der Leibwache. Wir erzählten ihm unsere Träume und legten sie aus. Jedem gab er den zutreffenden Deutung. Wie es uns gedeutet hatte, so geschah es. Auf 7 Jahre Pech folgen 7 Jahre Glück.